Es ist Samstagnachmittag. Die Sonne scheint, ein richtig schöner Frühlingstag. Chantal startet ihren Rechner und loggt sich wie immer als erstes in ihr Chatprogramm ein. Ihre beste Freundin ist auch gerade online und schreibt ihr sofort eine Nachricht. Du, Chantal, ich würde mal ganz schnell schauen, was da gerade im Schüler-VZ los ist. Sie wundert sich, weil sie gar nicht Mitglied ist, meldet sich in der Community an und sucht nach ihrem Namen. Kurze Zeit später entdeckt sie sich. Da steht alles von ihr im Internet. Ihr Name, ihr Wohnort und statt einem Foto von ihr sieht sie riesengroß neben all den privaten Infos ein Hitlerfoto. Ja, da habe ich mich vor allem drüber aufgeregt. Also ich war natürlich auch traurig, aber die Wut war da schon eher dabei, weil ich das das weise ich sowas von mir ab, so eine rechte Gesinnung. Also das ist genau das, wofür ich überhaupt nicht stehen könnte. Und dass mir jemand sowas unterstellt, das fand ich ganz, ganz schlimm, dass das dann einfach dahingeschrieben worden ist, obwohl es halt nicht der Fall ist. Beim Schüler-VZ hat jeder, der angemeldet ist, eine eigene Webseite, auf der seine persönlichen Daten und Interessen stehen. Alles ist ziemlich privat. Die Mitglieder laden Fotos von sich und ihren Freunden oder von der letzten Party hoch und gründen Gruppen. Damit kann man sich selbst perfekt beschreiben. Aber, und das ist das Schlimme, man kann auch anderen ganz schnell und problemlos ein komplett falsches Profil verpassen. Chantal ist das gleich zweimal passiert. Nachdem sie mit dem Hitlerbild öffentlich fertig gemacht werden sollte, haben die Mitschüler noch eine weitere falsche Webseite von ihr im Schülerverzeichnis angelegt. Diesmal mit einem Foto von Chantal und ihrer besten Freundin. Und gleich daneben stand: Ja, ich bin eine Lesbe und ich stehe dazu, ich finde mich toll. Und auf ihrer Pinnwand ging es dann gleich noch weiter. Mädchen, pass erst mal auf, was du sagst. Du weißt nicht, wer wir sind und wenn du das wüsstest, würdest du das besser lassen. Also pass erst mal auf. Denkst du, du bist cool? Du Behinderte. Was bist denn du für ein Spasti? Und dann ging das hin und her von der einen Pinnwand auf die andere. Und sobald das dann anfing, dass die drohten und ja, wenn es eine Schlägerei gibt, dann bin ich zuerst dabei und wir hauen alle drauf und so. Als das dann so ernst wurde, da habe ich schon auch ein bisschen Angst gehabt. Du hast nichts Besseres zu tun, als samstags zu Hause rumzuhocken. Wir haben genug Selbstbewusstsein, also halt lieber mal deine Fresse, du Bitch. Wir sind ja nicht im Kindergarten, du Behinderte. Chantal wendet sich mit einer E-Mail an die Betreiber der Community. Schülerverzeichnis gehört zur Verlagsgruppe Holzbrink. Auf der Webseite von Schüler-VZ steht ausdrücklich, dass man viel Wert auf die Sicherheit der Nutzer legt und die Mitglieder schützen will. Schließlich sind die meisten von ihnen Schüler und minderjährig. Hallo. Letztlich ist das, was im Internet geschieht, genauso schlimm, als wenn mich jemand quer über die Straße beleidigt. Wenn nicht sogar noch schlimmer. Denn auf der Straße hört es vielleicht der Nachbar von nebenan, im Schüler-VZ kann eigentlich jeder darauf zugreifen. Ich denke, dass Schüler-VZ eine gute Sache ist, aber es muss noch viel verbessert werden, was die Sicherheit angeht. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich schreibe nicht nur, weil mir selbst so ein Kinderkram passiert ist. Ich habe das Ganze schon vorher mitbekommen. Aber wenn man selbst auf einmal bedroht wird und andere halten das für einen Kinderstreich, der es wirklich nicht ist, dann fühlt man sich anders. Liebe Grüße und herzlichen Dank, Chantal. Hi Chantal. Schüler-VZ hat zusammen mit seinen Nutzern einen verbindlichen Verhaltenskodex entwickelt, der die Schüler über die wichtigsten Grundregeln im Netz aufklärt. Dazu zählt vor allem der faire und respektvolle Umgang miteinander. Wir geben Daten erst heraus, wenn die Staatsanwaltschaft uns danach fragt. Denn andererseits ist es eben wichtig, Daten nicht sofort herauszugeben, um euch Nutzer und Nutzerinnen zu schützen. Ein anderes Problem ist der Support, der einfach durch zu viele Fehl- und Spaßmeldungen überfordert ist. Wenn du eine Idee hast, wie alles übersichtlicher aufgebaut werden könnte, wäre es toll, wenn du uns damit helfen könntest. Liebe Grüße. Sie haben es nach 4 Tagen rausgenommen, das war das Einzige, was sie gemacht haben. Die gaukeln halt Lehrern und Eltern eine Sicherheit vor, die überhaupt nicht existiert. Also sie könnten so oft wie sie möchten dazu auffordern, freundlich und nett miteinander umzugehen. Das wird in der Schule auch die ganze Zeit getan. Und es gibt trotzdem immer wieder Auseinandersetzungen. Und dementsprechend ist das dann auf so einer Plattform auch so, wenn nicht noch viel schlimmer, weil man da anonym handeln kann.